und stellt euch nicht vorne und nicht hinten, nicht rechts und links, möglichst in die Mitte, weil da gehen bestimmt mehr als die 250, die dafür vorgesehen sind, hin. Dann haut die SS dort hinten oder vorne das weg, was zu viel ist. Also stellt euch in die Mitte. Das haben wir gemacht. Ich habe den anderen Genossen Bescheid gesagt. Das haben wir am nächsten Tag gemacht. Und so sind wir am nächsten Tag aus diesem verdammten Lager Birkenau rausgekommen und nach Jawischewitz gekommen. Das war ein Lager, das war ganz neu gemacht. Da hatte eigentlich Nazi-Deutschland mit Italien, mit den Faschisten in Italien, ein Abkommen gemacht. Die sollten italienische Arbeiter für die Kohlengruben in Oberschlesien schicken. Aber aus irgendeinem Grund hat der Mussolini das nicht gemacht und da haben die Nazis gedacht, wenn sie nicht die Italiener zur Arbeit in den Gruben dort kriegen, dann werden sie mal suchen, mit Judenkohlen zu fördern. Und so waren wir die Ersten, die dort in dieses Lager kamen und die dort in den Gruben, in den zwei Kohlengruben, Jawischewitz und Dzsesze, eingesetzt wurden zur Arbeit unter Tage. Als wir dort im Lager angekommen sind, dieser Marsch von Birkenau nach Jawischewitz, das war so, wie das diese SS-Banditen mit einem machten, da unterwegs alle 10, 20 Meter mussten wir hüpfen und rollen und das war keine gepflasterte Straße, das war so eine mehr Feldweg und es hatte geregnet, es war richtig dreckig und wir sahen aus wie die Potsäue, als wir dort in Jawischewitz ankamen. Also mussten wir erst unter die Duschen gehen, uns wieder duschen und dann nackt auf dem Appellplatz antreten, wieder in Fünferreihen. Und da standen wir, die 250 Mann, und vorne stand der Lagerführer, das war SS-Sturmführer Kowol, sein Stellvertreter Marcelli, der Gestapo-Mann Draschner, daneben der Grubendirektor Heine, daneben der Grubenbetriebsführer Borgstedt und daneben ein Fahrsteiger Frost. Und so 6, 8 Schritte neben den Hohen Herrn stand der Lagerälteste Kapo Paul Bartel aus Berlin. Der hatte auch einen roten Winkel, das heißt, der war, als er ins Lager gekommen ist, ein Mensch in irgendeiner linken Organisation, Gewerkschaft oder SPD oder KPD. Aber in den 10 Jahren von 1933 bis 1942 war aus dem Mensch ein Mörder geworden. So hat er sich uns gegenüber benommen. Als wir ihn 1974 in Berlin, in der Hauptstadt der DDR, ausfindig gemacht haben, hat er auch einen Prozess gekriegt und ist zu lebenslänglich verurteilt worden. Und wir haben dort als Zeugen ausgesagt und gesagt, was er auf dem Gewissen hatte. Aber da mussten wir dann wieder antreten vor diesen hohen Herren und dann einer nach dem anderen vortreten. Und dann fragte ihn der Lagerführer, was bist du vom Beruf? Und für jeden hatte dieser Kerl eine blöde antisemitische Bemerkung. Sagte einer, er ist Schneider, dann war er nicht Schneider, dann war er Konfektionsjude, hatte den Leuten beschissene Konfektion für teures Geld verkauft, weg. Der Schuster war nicht Schuster, der war Schuhjude. Der Tischler war Möbeljude, der hatte den Leuten auf Abzahlung Möbel verkauft und wenn sie mal eine Mark nicht bezahlen konnten, ihnen die Möbel wieder weggenommen und einem anderen verkauft, weg. Ich stand so, ja, weiß ich, in der 6., 8. Reihe und das ärgerte mich, dieses blöde antisemitische Gequatsche von dem Kerl. Und wenn die den Wappen aufmachten, die SS-Leute, das waren Oberschlesier. Und wenn einer von den Grubenleuten, der Grubendirektor oder der Borgstedt, den Mund aufmachten, die sprachen meine Sprache aus dem Ruhrgebiet. Das hörte ich. Ging mir durch den Kopf, ich hatte doch gerade 1933 Abitur gemacht, wollte anfangen zu studieren und wusste, dass die Nazis mit Intelligenz nichts am Hut haben und mit jüdischer Intelligenz schon gar nicht. Also ich wollte doch denen nicht sagen, dass ich Student bin. Da fiel mir Folgendes ein. Als der Max Reimann 1930 mir gesagt hat, Schwatter, du musst den Jugendverband übernehmen, das habe ich dann auch gemacht, da wollte ich wissen, wie meine Jugendgenossen, die in Kohlengruben arbeiteten, wie deren Arbeits- und Lebensbedingungen unter Tage waren. Und da hatten wir auf Zeche de Wendel, waren von den 15 Betriebsräten waren 14 Genossen und einer war Sozialdemokrat und einer von den 14 war Jugendbetriebsrat und der war bei uns im Kommunistischen Jugendverband. Mit dem hatte ich gesprochen, die mir sagte, sag mal, kann ich nicht mal ab und zu mit dir in die Grube einfahren, damit ich mal sehe, wie das unten geht, wie die Jugendgenossen unten arbeiten und leben. Sagt er, klar, können wir organisieren und dann bin ich vielleicht 10, 12 Mal mit dem eingefahren und eine ganze Schicht unter Tage mit ihm gewesen, rumgegangen. Ich wusste also genau, wie es unter Tage zugeht, habe nie dort gearbeitet. Dachte ich mir, bei uns im Ruhrgebiet heißt doch der Bergmann, das ist der Püttmann. Die Kohlengrube, das ist der Pütt und der dort arbeitet, ist Püttmann. Und das ist bei uns im Ruhrgebiet, aber die Oberschlesier wissen doch nicht, was ein Püttmann ist. Wenn ich also sage, wenn der mich fragt, was bist du von Beruf, und ich sage Püttmann, dann kann der nicht wechseln, dann ist Schweigen im Walde. Aber die drei Ruhrgebietler da, der Grubendirektor, der Betriebsführer und der Fahrsteiger, die verstehen das. Und dann werden die mit mir reden. Und so wie ich mir das gedacht habe, ging das. Ich trete vor, der fragt mich, was bist du von Beruf, und ich Püttmann. Und so wie gedacht, Schweigen im Wald, ich weiß nicht, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15, ich weiß nicht wie lange, jedenfalls, nachdem der Lagerführer nichts sagte, sagt der Grubendirektor, wo haben Sie gearbeitet? Dieser Bofke SS-Mann, der konnte uns ja alle duzen. Der Grubendirektor siezte mich. Wo haben Sie gearbeitet? Und da sagte ich, Zeche de Wendel, Schacht Franz und Schacht Robert. Als was? Nun konnte ich ja nicht sagen, dass ich Facharbeiter, also dass ich Hauer bin, der Facharbeiter in der Grube heißt Hauer und der Hilfsarbeiter Schlepper. Also als er mich fragte, als was, sage ich, als Schlepper vor Stein und vor Kohle. Dreht sich der Grubendirektor zu dem Lagerführer hin. Der erste Facharbeiter. Nachdem er als ich gesagt habe, Püttmann, nichts zu sagen wusste, dieser Doofkerl da, jetzt musste er doch zeigen, dass er dort der Herr im Hause ist. Und nachdem der ihm gesagt hat, der erste Facharbeiter, sagt er, warum bist du weggegangen von Deutschland? Habe ich kurz überlegt und dann gedacht, jetzt wäre ich mutig. Habe ich gesagt, der Führer brauchte mich nicht mehr zum Kohlehacken. Und warum bist du wiedergekommen? Der Führer braucht mich wieder zum Kohlehacken. Dann sagt er, wegtreten und dreht sich zu dem Lagerältesten hin. Mann kriegt doppelten Schlag Essen. Dafür, dass ich sie angeschwindelt habe, kriege ich doppelten Schlag Essen. Dann wurden wir eingeteilt, wir waren jetzt 250 Mann auf zwei Zechen. Jede Zeche hat drei Schichten, Früh-, Mittag- und Nachtschicht. So dass wir also so um die 35 in jeder Schicht waren. Die anderen waren für Lagerarbeit eingeteilt. Und ich kam in die Nachtschicht der Wischowitz. Und da bin ich von diesem Tag bis zum letzten Tag am 17. Januar 1945 bin ich in der Grube der Wischowitz in der Nachtschicht gewesen. Und zuerst waren wir 35 Mann. Und als wir den ersten Abend zur Grube marschierten, waren wir noch keine 50 Schritt gemacht. Da hatten wir auf jeder Seite marschierten drei SS-Leute und einer von denen war der sogenannte Rottenführer. Da sagt er, ein Lied. Ja, das waren 35 Leute, die sich nicht kennen. Da waren wir vielleicht drei oder vier Deutschsprachige. Die anderen waren also aus Osteuropa, Polen und Ungarn und Tschechien. Es fing keiner an zu singen, sagt dieser Kerl, dieser Rottenführer, was ihr Saujuden wollt nicht singen, wir werden euch das beibringen. Und da drehten die schon ihre Karabiner um. Dachte ich mir, Gott sei Dank, aber jetzt noch auf dem Weg zur Grube noch was mit dem Kolben kriegen, ist nicht das Richtige. Und habe ganz schnell überlegt, was singt man für solche Kerle? Für die singt man Landsknechtslieder. Die hatte ich gelernt in der Pfadfinder, bei den Pfadfindern. Also habe ich angefangen, laut und deutlich zu singen, vom Barette schwankt die Feder, winkt und weht im Winde sich. Unser Wams vom Büffelleder ist zerfetzt von Hieb und Stich, der Stich und Hieb und ein Lieb muss ein Landsknecht haben. Lied hat 4 Strophen, alle 4 Strophen habe ich schön laut und deutlich gesungen. Hat keiner mitgesungen, habe ich alleine gesungen. sind wir wieder 50 Schritte marschiert, noch ein Lied. Dann habe ich schnell überlegt, dann habe ich denen das Westfalenlied gesungen. Behüte dich Gott, du rote Erde, du Land von Wittekind und Teut. Als wir wieder 50 Schritt, 100 Schritt marschiert sind, noch ein Lied, da habe ich gedacht, jetzt habe ich euch genug eure Landsknechtslieder gesungen und Westfalenlied, jetzt singe ich euch mal eins aus unserer Kiste vor, den Florian Geier. Setzt auf Klosterschach den roten Hahn, ja. Aber da sie das nicht kannten, die waren ja sehr doof, diese SS-Leute. Und so sind wir also bis zur Grube gekommen. Und die einzige Schicht in diesen 30 Monaten, wo wir 8 Stunden unter Tage waren, war diese erste Schicht. Am nächsten Morgen, wir fahren aus zu 6 Uhr und treten auf dem Zechenplatz wieder an. Und da sind dieselben SS-Leute und dann sagen sie, wo ist der Vorsänger? Also wurde ich rechter Flügelmann vorne. Und um es kurz zu machen, wir waren erst 35, dann kamen welche dazu. Nach 2-3 Monaten waren wir so um die 100 rum. Da brauchten die einen Kolonnenführer. Und was lag näher, als dass der sowieso schon rechte Flügelmann war und der Vorsänger, dass der Kolonnenführer Kapo wurde. So bin ich also Kapo der Nachtschicht Jawischowitz geworden und konnte diese Funktion, um das mal zu sagen, hier ausnutzen, um im Rahmen der Möglichkeiten dort das zu tun, was sich für einen Kommunisten gehört, Solidarität zu üben. Es gab zum Beispiel in der Grube so 5-6 Plätze, die nicht so anstrengend waren. Da, wo eine neue Aufhau gemacht wurde und unten, wenn die Loren runterkamen, vollgeladen mit Stein, ja, dann mussten die gedreht werden und 10, 15 Schritte vorgeschoben werden, die wurden dann in der Nacht von der Lokomotive abgeholt. Aber zwischen den Loren, bis die da oben die nächste Lore vollgeladen hatten, hatte der da unten saß, Ruhe, ja. Und so hatten wir 5 solche Plätze unter Tage. Da konnte ich immer mal einen Kameraden hinsetzen, der mit der Kraft am Ende war und der sich da etwas erholen konnte.